wie er naht, schallt in sein Ohr durch heulende Winde nur erst geschreckt, helle Stimmen, lauter Klang. Die warme Stube zeigt ihm dann des Dörfchens Nachbarschaft, vereint im trauten Kreise, den Abend zu verkürzen, mit leichter Arbeit und Gespräch. Am Ofen schwatzen hier von ihrer Jugendzeit die Väter, zu Körb und Reusen fliegt die Weidengärt, und Netze strickt der Söhne muntre Haufe dort. Am Rocken spinnen die Mütter, am laufenden Rade die Töchter, und ihren Fleiß belebt ein ungekünstelt frohes Lied.